Ein agrarbasiertes Städtewesen niedriger Dichte kennzeichnet aber nicht alle alten Städte in den Tropen. Im Vergleich zu den kompakteren Stadtformen, die es von der Zeit vor 6000 Jahren im Nahen Osten und bis ins mittelalterliche Europa gab und die sich auch in den Tropen nach dem Zusammenbruch einiger monströser Stadtgebiete entwickelten, ist es sicher seltener und verschwindet unter dem Strich auch häufiger wieder aus einer Region. Dennoch ist das agrarbasierte Städtewesen niedriger Dichte ein wichtiger Aspekt, wenn man anerkennen will, dass die Städte früherer Zeiten in den tropischen Wäldern sowohl offenkundig möglich als auch unglaublich erfindungsreich waren. Die vielfältige Nutzung wilder Pflanzen und Tiere in bewirtschafteten Waldstücken, der Fischfang in fischreichen Binnengewässern und die wechselnde Nutzung offener Flächen für den Anbau von Feldfrüchten waren nachhaltige Wege zu einer Lebensmittelproduktion, die zur Ernährung einiger der größten Städte in der vorindustriellen Welt ausreichte. Wenn man die Auswirkungen einer wachsenden Bevölkerung durch Satellitendörfer weiter in der Fläche verteilte, hielt sich der Verlust der einzigartigen tropischen Artenvielfalt wie auch der Bodenqualität aufgrund des wachsenden Drucks durch die Menschen in Grenzen. Sicher kam es zu Herausforderungen, insbesondere in jahreszeitlich trockenen Wäldern, in denen die von Menschen verursachte Waldvernichtung und der Klimawandel das Gleichgewicht zwischen gerade noch lebensfähig und dem Untergang kippen ließ. Aber selbst unter solchen Umständen erschienen städtische Zentren und herrschende Klassen an anderen Stellen der Landschaft auf der Bildfläche. Gleichzeitig blieben die ökologisch erfahrenen Lebensmittelproduzenten selbst dann, wenn die Monumente um sie herum zerfielen, oft in großer Zahl auf den immer noch produktiven, wenn auch schwierigen Landflächen, von denen sie sich so lange ernährt hatten. Und nicht nur das. Obwohl viele derartige Städte irgendwann in Ruinen lagen, erkennt man ihre Widerstandskraft an den oftmals langen Zeiträumen ihrer Existenz. Groß Angkor und einige städtische Zentren der Maya überdauerten mehr als 500 Jahre. Bei Anuradhapura in Sri Lanka waren es nahezu 2 Jahrtausende. Das ist weit länger als die Mehrzahl der postindustriellen tropischen Städte. Viele moderne europäische Großstädte und praktisch alle Ballungsräume Nordamerikas, was unsere Annahmen über ihren unvermeidlichen Kollaps in ein ganz neues Licht rückt. Die zeitlose Stärke eines agrarbasierten Städtewesens niedriger Dichte bleibt also ein attraktives Modell für heutige Stadtplaner, die im 21. Jahrhundert in den Tropen mit grünen Städten ein Gleichgewicht zwischen den dringenden Notwendigkeiten von Natur- und Umweltschutz, der politischen und kulturellen Infrastruktur und der wachsenden Stadtbevölkerung herstellen wollen. Ein Thema, auf das wir in Kapitel 13 zurückkommen werden. Noch viele weitere Städte wurden in vorkolonialer Zeit von größeren und kleineren Staaten beherrscht, die sich im späten Holozän überall in den Tropen entwickelt hatten. In Nord-, Mittel- und Südamerika waren das unter anderem die Dreierallianz der Azteken und die Inka auf dem Festland und den Inseln Südostasiens, Bagan im Pagan-Königreich und Borotbur während der Sailendra-Dynastie in Java, im Pazifikraum das Tui-Reich auf Tonga und in West- und Zentralafrika die Großreiche Oyo und Benin im Westen Nigerias, das Ashanti-Reich in Ghana und das Kongo-Reich in der heutigen Demokratischen Republik Kongo. Einige von ihnen werden wir in den nächsten beiden Kapiteln genauer kennenlernen. In beträchtlicher Zahl blühten sie wie die Reiche im Amazonasgebiet und bei den postklassischen Maya noch zur Zeit der ersten Kontakte mit Europäern. Häufig wurden sie von den europäischen Besuchern auch regelrecht bewundert. Warum glauben wir dennoch so häufig, die tropischen Wälder seien für eine große, lebensmittelproduzierende Bevölkerung nicht geeignet? Warum verlegen wir in unseren gängigen Vorstellungen nur Ruinen und kleine, isolierte Gruppen indigener Nahrungssammler in eine solche Umwelt, nicht aber lebhafte, geschäftige Straßen, Wohnhäuser und Monumentalbauten, die dem Zahn der Zeit widerstehen? Die Antwort liegt wahrscheinlich in dem, was als nächstes geschah. Als die Europäer mit ihren Schiffen am Horizont erschienen, brachten sie nicht nur Notizbücher mit in die Tropen. Sie brachten auch neue Krankheiten, neue Nutzpflanzen, neue Tiere, eine neue Sichtweise für die Natur und ihre Nutzung, aber auch politische, religiöse und gesellschaftliche Ziele, die gegenüber allem Früheren ein Fortschritt sein sollten. In dem traumatischen Zusammenstoß der Welten, der darauf folgte, finden wir die Ursprünge unserer globalisierten, aber auch ungleichen Welt. Hier liegen die Gründe, warum wir heute wirtschaftlich, politisch und klimatisch von den Tropen abhängig sind. Ganz gleich, wo auf der Erde wir leben.